Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra Tobi. Ich habe heute die Gelegenheit, mit Lasse Becker zu sprechen. Lasse Becker ist Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. In diesem Gespräch möchte ich mit Lasse Becker darüber sprechen, wie die Piratenpartei von außen wahrgenommen wird, unter anderem auch über das Meldegesetz, Transparenz und natürlich das Demokratieverständnis der etablierten Parteien. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze jetzt zusammen mit Achtung Novum, ein Mitglied der FDP. Und ohne den Namen mal direkt zu sagen, stell dich doch bitte mal eben vor. Ja, ich bin Lasse, ich bin Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, komme aus Velmer im Landkreis Kassel, bin schon ein bisschen bei den Julis, war früher in Hessen auch als Landesvorsitzender aktiv, jetzt im dritten Jahr Juli Bundesvorsitzender und auch gewähltes FDP-Bundesvorstandsmitglied. Ansonsten im, in Anführungszeichen, echten Leben Promotionsstudent, ja, ich weiß, FDP-Dissertation, schwieriges Thema. im Bereich Volkswirtschaftslehre, also Wirtschaftswissenschaften an der Uni in Göttingen, zum Thema Innovationsförderung und hobbymäßig ansonsten ganz gern beim Eishockey bei den Kassel Huskies. Ah, okay. Dann will ich mal kurz erzählen, wie es heute zum Gespräch gekommen ist. Es gab vor der Landtagswahl, ein bisschen eine ganze Zeit davor, ich weiß gar nicht mehr wann, eine ZDF-Login-Sendung mit Marina Weißband und dir. Ihr beiden wart die erklärten Gesprächsgegner. Da war noch eine dritte Person dabei. Thorsten Denkler von der SZ, also von der Süddeutschen Online. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Reichweite haben, dass Herr Denkler uns hört. Ich fand die Art und Weise und den Inhalt grausam. Und wenn er uns hört, dann ist er gerne eingeladen, mit mir zu sprechen. Einfach ein Ad-Reply setzen. Thorsten Denkler twittert und er twittert auch echt, also er antwortet auch, wenn man ihm was schreibt. Wie ist der Twitter-Name? Ich glaube th-denkler, aber einfach mal nachschauen bei mir. Ich streite mich häufiger mit ihm über Twitter. Ah, okay, gut. Ja, dann werde ich das ja rausfinden. Ja, aber du warst mir aufgefallen und ich stelle jetzt meine Behauptung auf, ohne dass es untersucht ist. Bei ZDF-Login wird es wahrscheinlich so sein, dass bei einer solchen Sendung, gerade vor der Landtagswahl, ein großer Anteil Piraten oder Piratensympathisanten die Sendung schauen und sich dann auch interaktiv beteiligen. Und zum Zweiten hat Marina Weißband ja doch durchaus einen hohen Beliebtheitsgrad, auch über die Piratenpartei hinaus. Und das, was die Piraten machen, ist in, hip und schick. Abgesehen von meiner persönlichen Überzeugung kommt es ja bei vielen jungen Menschen auch sehr cool rüber. Und das Format ZDF Long-In ist gemünzt auf junge Menschen. Weswegen ich behaupte, dass ein FDP-Juli es da tatsächlich sehr, sehr schwer haben sollte. Und vielleicht erzähl mal eben selber. Deswegen meine ich auch, wenn du nur, glaube ich, mit 80% aus der Sendung, mit 80% Verlust aus der Sendung rausgegangen bist, hast du dich ganz gut geschlagen und das war der Grund, warum ich dich angesprochen habe. Aber erzähl erst mal selber, wie das so gewesen ist. Also es war ganz spannend, weil es relativ lange vorher hin und her ging, ob jetzt oder ob nicht. Ursprünglich war auch mal Christian Lindner für die Sendung angefragt. Aber ich habe mich sehr gefreut, da hingehen zu können, weil ich Login auch ein spannendes Format finde. Auch dadurch, dass man ein bisschen längere Zeit hat, mal einen Gedanken fertig zu machen, eine spannendere Diskussionsrunde als, sage ich mal, manche Primetime-Veranstaltungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Ich habe da das erste Mal Marina Weißband kennengelernt, habe einerseits festgestellt, dass die Piraten auch eine stinknormale Partei sind mit einem gesunden Maß an Parteisoldatentum, weil sie war echt nicht fit an dem Tag und hat sich eigentlich mehr oder weniger nur in die Sendung geschleppt. Wir mussten da auf Hockern sitzen, weil es ihr nicht sonderlich gut ging. Und ich mir schon gedacht habe, ich kenne sowas von mir selbst. Ich habe auch irgendwann mal teilweise mit relativ brauchbarem Fieber irgendwelche Reden gehalten. Aber es unterscheidet jetzt die Piraten dann in dem Aspekt gar nicht mehr so viel von anderen Parteien, dass sie dann irgendwie mehr oder weniger gezwungen wurde, dahin zu gehen. Aber es waren echt gutes Gespräch, es hat mir Spaß gemacht. Ich meine, klar, sonderlich viele Blumentöpfe zu gewinnen gab es im Vorfeld nicht. Mhm. Aber ich glaube, es war insofern auch ein ganz guter Punkt, weil die Julis natürlich, und das sehen wir auch, wenn man sich anschaut, woher unsere Mitglieder kommen, auch eine wesentlich andere Zielgruppe haben als die FDP. Es sind eben natürlich genau die Netzaffinen. Das hat man gemerkt vor der letzten Bundestagswahl. Man merkt es auch daran, dass wir zum Beispiel beim Thema Vorratsdatenspeicherung im Parlament ja auch stehen und dafür gesorgt haben, dass sie eben nicht kommt. Und das ist dann schon einer der Punkte, wo es dann auch wichtig ist, natürlich mal bei Login mitzudiskutieren und die Piraten dann auch inhaltlich zu stellen und deutlich zu machen, wo dann eben inhaltlich noch was fehlt. Ja, die Piraten wollte ich schon sagen, um Gottes Willen. Nein, die FDP hat sich ja in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was eben nicht die Bürgerrechtsthemen angeht und auch was die Vorratsdatenspeicherung, was Zensursolar anging im Jahre 2009. Da hätte ich von der FDP wesentlich mehr erwartet, weswegen ich... die Netzsperren haben wir abgeschifft. Also ich will nichts sagen, das steht im Koalitionsvertrag drin und die Netzsperren sind weg auf Initiative der FDP. Was hat das denn? Ja, das kam aber erst sehr viel später. Als ich Pirat geworden bin, da war die FDP sehr, sehr still um das Thema. Der Punkt ist, da waren wir in der Opposition. Wir konnten es nicht durchsetzen, weil die Große Koalition es eingeführt hat. Naja, als ich damals Pirat geworden bin im Jahre 2009, dann sind die Netzsperren sicherlich, und das gilt für viele 2009er Pirate, ein extremes Zugpferd. Und da waren ja, da hätte man einfach, also ich hatte von der FDP da sehr viel mehr erwartet. Denn, jetzt kommt auch noch das Kompliment an die FDP, ihr habt gestandene Leute in der Partei, vor denen ich Hochachtung habe. Das ist zum einen Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und auch ein Gerhard Baum beeindruckt mich nach wie vor. Jetzt möge mich so mancher Pirat dafür hauen, weil die FDP ja per se kein Piratenparteifreund ist. Aber unabhängig von diesen Personen wird der FDP ja der Neoliberalismus vorgeworfen und dass die Bürgerrechte da extrem zu kurz kommen. Aber jetzt deine Gelegenheit zu sagen, dass ich falsch liege. Also der Punkt ist, lief der im Wörterbuch durch, was Neoliberalismus heißt. Das heißt eben genau nicht ungezügelter Liberalismus, sondern es geht darum, dass man einen Rahmen braucht natürlich für den Markt. Aber dass man eben nicht hinterher Einzelnen immer reinsteuern will, sondern dass man sagt, der Einzelne weiß besser als irgendein abstrakter Staat, was gut für ihn ist. Und was den Schutz der Bürgerrechte angeht, da kann ich es jetzt ganz piratisch zurücksagen. Natürlich hat die FDP in 2009 darüber diskutiert. Mhm. Und es gab Einzelne, die gesagt haben, kann man mit dem Thema was gewinnen? Gerade bei Fragen Netzsperren gegen Kinderpornografie wird man dann nicht in die Ecke gestellt, dass man Kinderpornografie unterstützen will. Am Ende haben aber die jungen Liberalen und auch viele FDPler, von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger bis zu unseren Netzpolitikern wie Manuel Höferlin, Jimmy Schulz, Sebastian Blumenthal, haben viele durchgekämpft, dass man eben klar sagt Nein und dass man das in den Koalitionsvertrag dann auch reingeschrieben hat und auch durchgesetzt hat. Und das ist aus meiner Sicht auch der deutliche Unterschied zu den Piraten. Man kann immer, wenn man sagt, wir wollen niemals Verantwortung haben, und das ist ja bisher der Kurs der Piraten, kann man leicht sagen, aber wir würden es anders machen. Das war ein bisschen auch der Kurs, den die FDP manchmal in Oppositionszeiten gefahren hat. Wichtig ist aber, was kommt hinterher raus? Und ich halte mal fest, die Netzsperren sind weg. Ich halte mal fest an dieser Stelle, es gibt keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Und ich halte fest, dass es zum Beispiel, und da bin ich persönlich dann auch stolz drauf, das habe ich mit den jungen Liberalen in Hessen bei der letzten Landtagswahl in Hessen durchgesetzt, dass es in Hessen keine Online-Durchsuchungen, keine heimlichen gibt, weil das eben von der FDP verhindert wurde, in einer harten Kampfabstimmung mit harten Bandagen auch in einem Landesparteitag, aber danach eben gemeinsam im Koalitionsvertrag auch durchgekämpft wurde. Da hat die FDP schon ein deutliches Bürgerrechtsprofil und das hat auch was damit zu tun, wie wir jungen Liberalen teilweise um dieses Thema kämpfen, weil es für uns nur eine der zentralsten Baustellen ist. Okay, jetzt befinden wir uns ja quasi im Boxkampf und das ist das, was ich der FDP ja auch zugute halte, dass Bürgerrechtsthemen bei der FDP grundsätzlich verankert sind und da sehe ich ja auch eben Schnittpunkte, wie du wahrscheinlich auch. Ja. Du hast aber vorhin was gesagt, ich habe dich bewusst ausreden lassen, was du aber gerade gesagt hast. Woher nimmst du denn die Tatsache, dass die Piraten keine Verantwortung übernehmen wollen? Die Behauptung, nicht die Tatsache, Entschuldigung, dass die FDP, dass die Piraten keine Verantwortung also, übernehmen wollen. Versprecher? Ja, den darfst du jetzt auch. Naja, ich höre immer von den Spitzenkandidaten für Wahlen. War, glaube ich, beim Landtag NRW genauso wie vorher in Berlin und im Saarland, dass gesagt wurde, ja, wir wollen ins Parlament, aber wir wollen nicht Regierungsverantwortung übernehmen. Gut, ich möchte ja von dir heute auch etwas lernen, deswegen will ich dir auch gerne das mal erklären. die etablierten Parteien, so wie die Medien, die haben natürlich immer den gleichen Hebel. Die etablierten Parteien arbeiten wie folgt. Uns wird vorgeworfen an vielen Stellen, dass uns ein Programm, dass uns Programmpunkte fehlen. Das ist der Dauervorwurf. Daraus wird geschlossen, dass wir... Bitte? Stimmt ja auch ein bisschen. Ja, stimmt auch ein bisschen. Gerade in der Bundespolitik fehlt uns eine Menge. In der Landespolitik sind wir schon sehr gut aufgestellt für die relativ kurze Zeit. Da kopiert es aus den anderen Landtagsprogrammen. Ich erinnere mich an da können wir die Punkte einzeln durchgehen. Ein paar davon habe ich mitgeschrieben. Aber machen wir gleich. Was haben wir gesagt? Eine Stunde wollen wir nicht überschreiten. Ich glaube, wir kriegen 3 Stunden locker hin. Lass mich ja mal eben kurz über diese übliche Methodik reden. Es wird gebetsmühlenartig wiederholt. Und ich glaube, dass du da auch die Fairness besitzt, zu bemerken, das ist tatsächlich so, dass immer wieder behauptet wird, uns fehlen alle möglichen Programmpunkte. Das ist ja sogar in Nordrhein-Westfalen passiert, obwohl wir da ein ganz gutes Programm haben. Und wenn wir über Bundespolitik sprechen und da fehlen Punkte und da fehlen Meinungen, ich will jetzt gar nicht darüber reden, warum die alle noch fehlen, warum noch viel kommen muss. Wir stehen jetzt ja nochmal vor der Bundestagswahl, die kommen wird, da müssen wir uns sicherlich besser aufstellen. Aber wir stehen halt dazu, dass Punkte fehlen. Es wird in der Presse aber immer, und gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wir so ein dickes Wahlprogramm haben, es wird immer über die Punkte gesprochen, die uns fehlen. Es wird nie über die Dinge gesprochen, die da sind. Und wenn man dann als Pirat Straßenwahlkampf macht, hört man immer, ja, ihr habt ja noch kein Programm. So, das fand ich besonders amüsant, denn ich meine, ich komme aus einer Region, wo die CDU sehr stark vertreten ist. Da ist es ja so gelaufen, dass die Leute wider besseren Wissens immer wieder behauptet haben, auch von der CDU, wir hätten kein Programm. Noch viel schärfer war, das geht jetzt leider nicht gegen die FDP, dass ja zur Landtagswahl die CDU kein Programm hatte, sondern gerade mal einen 17-seitigen Wahlaufruf. Und das ist dann schon ein bisschen böse, wenn es gebetsmühlenartig wiederholt wird. Deswegen steht auf unserem Wahlprogramm ganz dick drüber. Dafür, dass wir keins haben, steht hier ganz schön viel drin. Hm. Ja, wobei natürlich der Punkt ist, also ich sag mal so, es wurde, klang ja auch in einer Eingangsformulierung an, und es wird dann immer unterstellt, das ist ein Phänomen, das hat man aber quer durch alle Parteien. Es wurde der FDP unterstellt bei der letzten Bundestagswahl, ja, es geht doch nur um das Steuerthema. Wenn man sich das schriftliche Programm durchliest, ist das da nur ein relativ kleiner Teil. Nur in der öffentlichen Wahrnehmung wird das eben durch anderes geprägt, so ist es manchmal. Und natürlich stürzt man sich dann immer auf die Punkte, wo man dann eine entsprechende Schwäche hat, aber das machen die Piraten ja umgekehrt auch nicht anders. Also bei der CDU hat man ja auch in den Diskussionsrunden sehen können, dass man sich auf die Schwächen von Röttgen gestürzt hat, von allen politischen Parteien, auch von den Piraten, und nicht gerade auf die Punkte, für die er jetzt einen besonders guten Ansatz hatte. Auch wenn das ehrlich gesagt auch nicht so viele waren. Also erstmal zum Wahlprogramm. Ich behaupte, und da hast du recht, dass ganz viele Menschen die Wahlprogramme schlichtweg gar nicht erst lesen. So, und dass natürlich eine öffentliche Wahrnehmung da ist, und die Journalisten, die machen sich, glaube ich, an vielen Stellen auch nicht die Mühe, genau informiert zu sein, und deswegen werden immer wieder die gleichen Geschichten ausgegraben und die gleichen Texte. So langsam ist es da vielleicht angekommen, in Nordrhein-Westfalen zumindest, dass die Piraten da eine Menge auf die Beine gestellt haben. Bundespolitisch, selbst wenn wir ein Programm haben, werden wir das wahrscheinlich auch erstmal wieder draufdrucken müssen, dass es eine Meinung zu verschiedenen Themen gibt. Und auch da hat es in der Piratenpartei ja eine Wende gegeben, die hat nicht der Johannes Ponader da durchgeführt, aber mit dem Tag bei Günter Jauch war für mich tatsächlich diese Wende offiziell, dass man einen Diskussionsstand auch äußern kann. Und insofern ist das da nicht mehr ganz so dramatisch. Es wird nicht alles im Wahlprogramm drinstehen, was wir an Meinung äußern können. Aber da gibt's ja bei der Piratenpartei durchaus eine Änderung. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mit dir ein bisschen, ich will jetzt ein bisschen über die FDP lästern, genau. Ich möchte mit dir über Strukturen sprechen. Ich verstehe nicht viel von den Strukturen der etablierten Parteien, und mein Eindruck und der Eindruck vieler Piraten, der auch dann immer wieder bestätigt wird, euer letzter Parteitag, da hat man die große Parteispitze gesehen, und da fragt man sich auch immer wieder, wie ist denn zum Beispiel ein Herr Rösler an die Spitze gewählt worden? Die Frage stelle ich für dich gleich auch mal. Wie bist du denn eigentlich Juli geworden? Wie viele Gegner hattest du? Bist du wirklich vernünftig gewählt worden, oder bist du der Einzige, der da auf dem Tablett als Auswahl stand? Also ich fange vielleicht mit mir an, weil ich da auch ein bisschen bewerten kann. Und die Piraten sich eine Scheibe von abschneiden können, was Transparenz im Vorfeld angeht. Oh, jetzt bin ich ganz gespannt. Es war so, sieht man immer noch teilweise rumpfmäßig auf meiner Homepage. Es war so, ich war wie gesagt 5 Jahre Landesvorsitzender der Julis in Hessen, hatte dann entschieden, damit aufzuhören, weil ich glaube, bei einer Jugendorganisation, dass es auch mal ganz gut ist, wenn jemand anderes dann nach ein paar Jahren die Verantwortung übernimmt. Hatte dann so 2-3 Monate, wo ich es ein bisschen ruhiger angegangen bin, hatte eigentlich vor, mich auf die Disc zu konzentrieren, und dann kam das Signal von meinem Vorgänger, von Johannes Vogel, dass er aufhören würde mit dem Juli-Bundesvorsitz. Und es war in dem Moment so, dass im Verband schon immer zwei Namen gehandelt wurden, nämlich der damalige Landesvorsitzende der Jungen Liberalen Baden-Württemberg, Gleich Schubert, und ich als potenzieller Nachfolger. Führte dazu, dass einen Tag, nachdem Johannes sich erklärt hatte, dass er nicht mehr, weil er im Bundestag sitzt, nicht nochmal antritt, dass Leif und ich uns zusammengesetzt haben in Frankfurt am Main und uns im Vapiano in Frankfurt gegenseitig versucht haben zu erklären, warum es sinnvoll ist, dass der jeweils andere nicht antritt. Mhm. Das war ein echt witziges Gespräch. Ja. Und wir beide nicht so richtig erfolgreich waren. Es mündete dann daran, dass wir... Also ihr wollt euch gegenseitig davon überzeugen, dass eben, also du hast deinen Gegner davon überzeugen, dass er nicht antritt, habe ich richtig verstanden. Oder umgekehrt. Ja, wir haben beide miteinander geredet und uns gegenseitig erklärt, warum es eigentlich eine ziemlich blöde Idee ist, dass der jeweils andere versuchen will anzutreten. Waren beide nicht erfolgreich damit, was dazu führte, dass wir danach einen Wahlkampf innerhalb der Jungen Liberalen hatten, bei dem wir, glaube ich, insgesamt in 12 oder 13 Landesverbänden teils unabhängig voneinander Vorstellungstermine hatten, teils Kandidatenduelle hatten, ein eigenes Programm auf der Homepage hatten, diverse Videos zur Vorstellung, Podcasts auch dazu eingebaut waren in unterschiedliche Diskussionsrunden, und dann eben wirklich, ich glaube, 6 bis 8 Wochen quer durch Deutschland getourt sind. Mein Rekordwochenende hatte, glaube ich, über 4000 Kilometer, weil ich am Freitag in Greding in Bayern war, am Samstag Kandidatenduell mit Live in Baden-Württemberg hatte, nicht in Baden-Württemberg, im Saarland hatte, und am Sonntag ich dann nach Hannover zum Landeskongress der Julis Niedersachsen weitergefahren bin, und der quasi die Runde andersrum gefahren ist. Und so hatten wir ein paar spannende Wochen mit witzigen Momenten und viel gemeinsamer Zeit in ICEs. Und dann kam der Bundeskongress in Bonn, wo dann die Wahl anstand. 200 Delegierte aus ganz Deutschland. Und es war dann eben so, dass... Moment, wer wählt denn dann den Bundesvorsitzenden der Julis? Machen das die Julis oder machen das auch andere... Also Delegierte der Julis oder sind das die Delegierte der Partei? Nee, Delegierte der Julis. Es ist quasi so, vom Prinzip, jeder unserer Landesverbände, also in jedem Bundesland, jeder Landesverband hat 3 Grundmandate für den Bundeskongress, und der Rest wird nach Größe, also nach Mitgliederzahl im Verband verteilt, sodass man auf 200 Delegierte insgesamt kommt oder kommen kann, wenn alle da sind. Da war es dann eben so, dass es, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte der Julis war, dass keiner der Landesverbände, also logischerweise außer unseren eigenen Landesverbänden, da irgendwie gesagt hat, wir empfehlen, sondern es eben so war, dass Baden-Württemberg gesagt hat, gut, Leif kommt aus Baden-Württemberg, wir würden euch schon empfehlen, ihn zu unterstützen, und Hessen eben gesagt hat, gut, Lasse kommt aus Hessen, wir würden euch schon empfehlen, Lasse dann zu wählen. Aber alle anderen Landesverbände gesagt haben, wir haben 2 gute Kandidaten, und wir hören uns mal die Reden im Kongress an. Teilweise erst vor Ort, teilweise aber auch schon lange vorher. Und dann war es eben so, dass wir bei dem Kongress beide geredet haben. Ich zuerst, er als Zweiter. Und in dem Moment hatten wir 199 ausgegebene Stimmen. Und man braucht bei den Jungen Liberalen im ersten Wahlgang die Kanzlermehrheit. Also man hätte 101 Stimme gebraucht. Und im ersten Wahlgang hatte Live 100 Stimmen, ich hatte 97 Stimmen und es gab 2 Enthaltungen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, das war's. Man sieht aber, dass es, glaube ich, auch durchaus knapp war. Und es war aber eben eine Stimme weniger als diese 101 Stimmen Kanzlermehrheit oder eben Bundesvorsitzendenmehrheit. Folge 2. Wahlgang, und im 2. Wahlgang hatte ich 101 Stimme und bin so Juli Bundesvorsitzender geworden. Ja, okay. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Piraten sich was eine Scheibe an mein Gott, eine Scheibe der Transparenz abschneiden könnten von der FDP. Wo war das jetzt besonders transparent? Ich glaube, der Weg, dass jedes Mitglied in allen Landesverbänden im Vorfeld die Kandidaten befragen konnte, dass es eben vor Ort natürlich beim Bundeskongress die Möglichkeit gibt, dass jedes Mitglied uns jede Frage hätte stellen können oder auch teilweise Fragen gestellt hat, dass man aber die Möglichkeit hatte, dass eben auch derjenige, der in, was weiß ich, Schleswig-Holstein dort bei den Julis aktiv war oder in München bei den Veranstaltungen vor Ort sich informieren konnte und nicht extra nach Bonn fahren musste, sondern schauen konnte, wie verhalten die sich hier. Dass es gleichzeitig auch so war, dass man über insgesamt, ich glaube, also ich hatte damals, glaube ich, ein 11-seitiges Programm für den Juli-Bundesvorsitz aufgestellt. Leis war, glaube ich, mit 7 Seiten minimal kürzer. Und dass man sich darüber im Vorfeld informieren konnte, dass man zum Beispiel bei mir die Möglichkeit hatte, im Vorfeld 4-mal mit Chats mitzudiskutieren, was Schwerpunkte sind, da auch nochmal das Programm entsprechend anzupassen auf Anregungen, die aus dem Verband kamen. Das ist schon was, wo ich den Eindruck habe, der Lotterietopf, wenn 26 Kandidaten sich vor Ort vorstellen oder wie viele es auch immer sind und dann nur eine Minute haben, erscheint mir da etwas willkürlicher, als wenn man eben über einen längeren Prozess im Vorfeld sich damit beschäftigen kann und auch im Vorfeld mal die Kandidaten entsprechend sehen kann. Da muss ich dir jetzt eine kleine Wissenslücke attestieren. Bei den Piraten ist das das Minimum an Transparenz, was wir eh schon haben. Denn die Möglichkeit, die Kandidaten vorher kennenzulernen, ohne das jetzt groß ausbreiten zu wollen, dafür gibt's unser Grillen, dafür gibt's das Grillen online, dafür gibt's bei uns den dicken Engel. Also dafür gibt's bei uns die Wiki-Seite der Kandidaten, wo sie sich vorstellen, die sich auch anbieten für einzelne Gespräche, für jedes Parteimitglied. Und das ist auch über Landesgrenzen hinweg alles möglich. Und auch in der Versammlung können also nochmal Fragen gestellt werden. Also nur mal im konkreten Fall, also nur praktisch gesehen, ja. Wie viele Termine in anderen Landesverbänden hat man so als Kandidat für, was weiß ich, den politischen Geschäftsführer, bevor man gewählt wird? Also wenn ich höre, dass es 15, 20 Kandidaten gibt, was ja bei den Ämtern so ist, wenn die real in jedem Verband einmal sein wollen, dann sind die ja ein halbes Jahr damit beschäftigt, also die Verbände auch. Das ist richtig, ja, aber deswegen haben wir ja andere technische Möglichkeiten, um jedem Parteimitglied die Möglichkeit zu geben, eine Entscheidung zu fällen. Ja, aber das führt natürlich dazu, dass man doch manches, also ich bin auch ein Freund neuer Medien, ich habe viele Anregungen über die Chats bekommen, ich habe auch viele Anregungen über Twitter, Facebook bekommen, aber ich möchte ehrlich gesagt die persönlichen Termine, wo man halt mal jemanden wirklich viel besser auseinandernehmen kann und gerade im direkten Kandidatenduell mit eben nicht nur einem Kandidaten, sei es in Hamburg, sei es in Saarland, auch mal Nachfragen stellen kann, die sich auf beide beziehen und die Interaktion sehen kann. Dann frage ich doch mal, wie viele haben denn bei euch jetzt kandidiert? 2? Ja. Dann ist das natürlich schon mal eine andere Hausnummer als bei uns, wo ja jedes Mitglied eine Chance hat. Hätte jeder bei euch eine Chance gehabt dafür? Hat bei uns auch. Warum gibt es dann bei euch nur 2 und bei uns so viele? Im Zweifelsfall, weil 2 sich für dieses Amt engagiert haben und weil 2 Leute bereit waren, die 60 Stunden in der Woche hinterher zu machen. Weil also ich habe jetzt von außen den Eindruck, dass ihr seid, du hast es ja gesagt, ihr werdet schon gehandelt. Dann hat man von außen als Pirat so den Eindruck, ja gut, ihr seid gehandelt worden, das heißt, hat euch vorher schon jemand auf die Schulter geklopft und gesagt, pass mal auf, ihr beiden, ihr könntet das machen. Wir wollen ja auch ein bisschen Kampfkandidatur haben, deswegen wäre einer ja eh blöd. Und das wird für uns, lass mich einfach den Vorwurf zu Ende machen. Der Vorwurf ist dann, dass es vorher schon ausgekungelt, wer denn dort kandidieren darf oder nicht. Ich glaube schon, dass die Wahl, dass das schon korrekt gelaufen ist, dass das nicht ausgekungelt worden ist, dass du Bundesvorsitzender geworden ist, aber dass sich viele vielleicht gar nicht trauen, tatsächlich das auf sich zu nehmen, wenn nicht vorher schon irgendwie eine Empfehlung von jemand Einflussreichen gekommen ist. Das ist der Eindruck, den wir von außen haben. Du kannst jetzt sagen, ob wir Recht haben oder Unrecht, aber das ist der Eindruck, der dann erstmal aufkommt. Denn warum machen es bei uns denn so viel, viel mehr und bei euch dann und in allen etablierten Parteien immer so wenig? Ich glaube, das liegt, warum es so viel mehr machen, liegt, glaube ich, schon daran, dass im Zweifelsfall mancher sich auch nicht klar darüber ist, was das im Nachhinein heißt. Also ich habe Marina, wie gesagt, sehr schätzen gelernt, aber und fand auch das Interview bei Lock-in echt spannend und es hat echt Spaß gemacht. Aber manche Äußerungen, was die Belastungen von Politik angeht, muss ich sagen, jedem, der sich mit Politik beschäftigt und der für ein solches Amt kandidiert, muss klar sein, dass das eine extreme emotionale Belastung hinterher sein kann. Und ich kann ehrlich gesagt jeden gut verstehen, der da nach einer gewissen Zeit aussteigen will und der sich vorher auch dagegen entscheidet. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Es ist im Zweifelsfall manchem klarer, was es hinterher heißt und dass es nicht immer nur nette Momente hat. Also ich habe einen guten Draht immer noch zu Live und ich kenne die Aussage von ihm, dass er mir gesagt hat, dass er im letzten Jahr mit dem ganzen Mist, den die FDP veranstaltet hat und den man dann auch als Juli-Bundesvorsitzender mit ausbaden musste, dass er sich ein paar Mal gedacht hat, dass es das erste Mal er es nicht bedauert hat, nicht gewählt worden zu sein. Und das ist schon was, was einem halt vorher klar sein sollte. Und ich glaube, es ist eher, wenn man so ein bisschen die Strukturen kennt, da der Fall. Und das ist dann, glaube ich, schon der Punkt. Ich glaube, die Zahl der Kandidaten macht am Ende nicht die Demokratie aus, sondern die Demokratie macht aus, ob es ordentliche Kandidaten sind und im Zweifelsfall, ob die Kandidaten die Leute überzeugen. Und ich bin stolz drauf und ich finde, der kann auch Live stolz drauf sein. Wir haben es damals geschafft, im zweiten Wahlgang mit 101-98 das allererste Mal in der Geschichte der jungen Liberalen einen Wahlgang ohne Nein-Stimmen und Enthaltungen hinzubekommen bei einer Bundesvorsitzendenwahl. Also erstmal lobe ich mir, dass da zumindest tatsächlich eine vernünftige Wahl stattgefunden hat und dass nicht eine Person mit 98% gewählt wird. Das finde ich dann immer ein bisschen sehr merkwürdig. Oder es ist nicht nur merkwürdig zu finden, das ist nachweislich merkwürdig. Aber deine Schlussfolgerung, dass du sagst, naja, bei euch treten nur zwei an, weil sie einschätzen können, wie gigantisch der Aufwand ist und die emotionale Belastung, haben wir bei Marina gesehen, dass die emotionale Belastung Marina sicherlich auch getroffen hat. Das würde am Umkehrschluss bedeuten, dass die ganzen Kandidaten, ob das jetzt bei den Juppies ist oder bei einem Bundesvorsitz oder Landesvorsitz, dass die ganzen Kandidaten, die da auftauchen, dass die meisten dann einfach nicht einschätzen können, wie schlimm die Arbeit ist und dass es deshalb so wenig Kandidaten gibt. Den Umkehrschluss halte ich für, naja, einfach nicht haltbar. Wenn ich ein bisschen schmunzen will, lese ich mir manche Bewerbungen von Piratenkandidaten für den Bundesvorstand durch. Mhm. Und da gebe ich dir sofort recht, da gibt es Bewerbungen, die sind zum Schmunzeln. Da ja. Gibt es auch eben sogenannte Popcorn-Kandidaten. Ja, natürlich. Ja gut, und das gibt's aber überall. Also nicht ernst gemeinte Kandidaturen und Spaßanträge gehören nun mal auch dazu. Aber die meine ich gerade gar nicht. Also in der Tat gibt es bei der Piratenpartei, weil alles so offen ist und weil sicherlich auch der Eindruck erweckt wird, jeder kann ja einfach mal kandidieren, gibt es sicherlich Leute, die so eine Kandidatur aufnehmen, weil sie sich tatsächlich erhoffen, irgendwo großen Einfluss zu erlangen. Das unterscheidet ja auch einen Vorstandsposten von einem Posten in einer etablierten Partei, denn die Vorstandsmitglieder sind ja in der Piratenpartei im Verhältnis zu den Altparteien nur haben einen Bruchteil an Einfluss. Und das verkennen viele Leute, das merkt man dann schon an den Kandidaturen. Da hast du recht, die gibt es. Aber nichtsdestotrotz kann ich dir für die letzte Landeskandidatur aus dem Kopf einige Namen aufzählen, die schon ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen, weil sie es zumindest entweder schon mal gemacht haben oder bereits in anderen Ämtern oder als Basispirat sehr, sehr, sehr aktiv waren und die auch dann sehr ernst zu nehmen sind. Also die Leute, die das als Spaß machen, ja, habe ich schon gesehen, aber die Leute, die eigentlich nicht kandidieren sollen, sind dann meistens Leute, die die Situation in der Tat falsch einschätzen. Trotzdem möchte ich, dass die Leute die Möglichkeit haben. Bitte. Das stimmt, aber die Möglichkeit haben sie. Es kann bei uns im Juli-Bundeskongress, kann jeder aufstehen und sagen, ich kandidiere. Ich habe das selbst schon erlebt. Manchmal haben die Leute an der einen, manchmal an der anderen Stelle kandidiert. Manchmal haben sie gewonnen, manchmal auch nicht. Das ist halt Demokratie am Ende. Und Demokratie ist ja kein Betriebsunfall, sondern es ist auch gut, dass das so ist. ich kenne viele, die da in politischen Parteien einen immer anschauen. Also ich habe das einmal erlebt, wo bei den Jusos mir mal jemand erzählte, dass er eine Kampfkandidatur hatte und in seiner Ehre gekränkt war dabei. Ich sag ganz ehrlich, ich bin in der Hälfte meiner Wahlen mit entweder echten oder virtuellen Kampfkandidaturen gewählt worden und ich fühle mich da in keiner Form in meiner Ehre gekränkt. Ich mag die echten Kampfkandidaturen ehrlich gesagt lieber, weil man da kann man mehr mit anfangen, aber auch bei den virtuellen. Was ist denn eine virtuelle Kampfkandidatur? Eine virtuelle Kampfkandidatur ist, wenn man antritt und also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Vorsitzender trete und dann irgendjemand vorher erklärt, ja, ich trete an, wenn der Bäcker durchgefallen ist. Also wenn man versucht, Nein-Stimmen im Vorfeld zu sammeln. So. Ah, okay. Polittaktisch für die Piraten ist das mit Sicherheit der leichtere Weg. Man kriegt immer jemanden leichter zu sagen, der ist irgendwie komisch, den will ich nicht, als zu sagen, ja, aber dafür will ich dann den anderen. Aber nicht zuletzt haben wir aus dem Grund auch ein konstruktives Misstrauensvotum bei uns im Grundgesetz stehen. Deshalb finde ich das immer ein bisschen destruktiv. Aber wie gesagt, also die Hälfte meiner Wahlen war eben virtuelle oder echte Kampfkandidatur. Und das ist auch vollkommen okay und das gehört sich auch so, dass man eben auch unterschiedliche Meinungen in der Jugendorganisation haben muss und in der Partei. Und ich freue mich zum Beispiel, ich hatte einen Heidenspaß beim FDP-Bundesparteitag, um dann die zweite Frage zu beantworten, beim FDP-Bundesparteitag, bei dem ich das erste Mal in den FDP-Bundesvorstand gewählt wurde, hatte ich einen Heidenspaß, gar nicht mal während meiner Kandidaturrede. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen dröge, sich da vorzustellen. Aber als danach die Kandidatenbefragung kam und ich gegrillt wurde für meine Äußerungen und meine Kritik, unter anderem an Rainer Brüderle, wo ich dann eben von vorne manches gerade rücken konnte, aber manches auch nochmal bekräftigen konnte, da hatte ich, glaube ich, mehr Spaß als bei meiner eigentlichen Kandidaturrede. Ich habe deine Kandidaturrede leider nicht gehört, aber du hast Herrn Brüderle kritisiert. Das ist ja schon mal, ja. Nee, ich habe im Vorfeld die damaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden kritisiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt als Fraktionsvorsitzender macht Rainer Brüderle einen super Job, aber davor als Wirtschaftsminister war ich, das kann man auch überall nachlesen, nicht sonderlich überzeugt. Gut, das spricht ja zumindest für einen demokratischen Gedanken, dass du das einfach auch laut sagst. Wobei man bei vielen etablierten Politikern sagt, ja, man schießt halt lieber nicht gegen die eigenen Leute oder nur in ganz extremen Fällen, weil sich ja immer alle lieb haben. Und auch das ist natürlich eigentlich eher unglaubwürdig. Aber jetzt lass uns nochmal eben über zum Beispiel, ja, wie ist der Herr Rösler gewählt worden? Ja, auf dem Bundesparteitag der FDP, das gut, ist klar, ja. Das Prinzip. Wie viele Delegierte sind dann da? Das sind, ich glaube, 660, also irgendwas zwischen 600 und 700. Mhm. Werden auch von den Landesverbänden gewählt. Und da ist es dann so, dass da geht es nicht nur nach Mitgliedschaft, sondern der Delegiertenschlüssel beim Bundesparteitag ist zur Hälfte entsprechend Mitgliedschaft gestaffelt und zur anderen Hälfte entsprechend Wahlergebnis. Also wer, das ist ein sehr, sehr komplizierter Schlüssel, wer wie viel absolute Stimmen bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen eingebracht hat. Und danach richtet sich dann die Zusammensetzung. Und da ist es dann eben so, dass beim Bundesparteitag es bei uns so ist, dass man andere Vorschlagsgrenzen hat. Also beim Juli-Bundeskongress kann jeder vorschlagen und jeden vorschlagen. Beim FDP-Bundesparteitag kann auch jeder aus der Partei vorgeschlagen werden. Aber es kann nicht jeder vorschlagen. Genau, es können. Findest du das richtig so, oder? Also ich bin an vielen Stellen in der Partei so, dass ich sage, also zum Beispiel, was mich am FDP-Bundesparteitag stört, beim Juli-Bundeskongress kann jedes Mitglied reden und nur abstimmen dürfen die Delegierten halt nur. Bei der FDP ist es so, dass auch nur die Delegierten reden dürfen und man eine Ausnahmegenehmigung braucht. Wir erteilen die Ausnahmegenehmigung, das haben wir jetzt beim Grundsatzprogramm gesehen, wir erteilen die eigentlich fast immer, dass auch ein Mitglied, was eben nicht Delegierter ist, dort reden darf. Mhm. Aber es ist, finde ich, einfach ein schwieriges Signal. Deshalb finde ich, dass man das durchaus öffnen kann. Ich finde auch das Quorum, man braucht, glaube ich, bei einem Bundesparteitag, meine ich, 25 oder 50 Unterstützerunterschriften, wenn man dort frei kandidieren will. Die kriegt man aber schnell. Also Alex Bocconi, mit dem ich zusammen in der Grundsatzkommission der FDP saß, der das ehrenamtlich immer gemacht hat, der hatte die jedes Mal, binnen einer Viertelstunde hatte der seine 50 Unterschriften, dass er frei kandidieren darf zusammen. Das ist schon ein Punkt, das geht. Nur ich fände es schöner, wenn man sie nicht bräuchte. Aber wir haben gerade auch eine AG-Parteireform, wo wir, glaube ich, auch über solche Punkte diskutieren wollen. Ja. Ganz witzig, bei der Piratenpartei kam ja der Vorschlag für ein Quorum oder für eine Anzahl von Unterstützerunterschriften für eine Kandidatur ebenfalls. Ne? Also wenn ihr sagt, ihr überlegt, das abzuschaffen, bei den Piraten gibt es zumindest Parteimitglieder, die das fordern. Ich glaube, es ist bei den Piraten natürlich auch ein bisschen so, ich finde ehrlich gesagt, das Quorum, man hätte immer noch ja ein Quorum drin, wenn man sagen würde, jeder Bundesparteitagsdelegierte darf vorschlagen. Mhm. Weil also dann, ich finde, dass eigentlich jeder vorschlagen, jedes Parteimitglied vorschlagen können sollte. Ja, also kann man auch so sehen. Ich bin da ehrlich gesagt, also ich glaube ehrlich gesagt, wer von den 660 Delegierten keinen Delegierten findet, der ihn vorschlägt, wird hinterher ein Problem haben, von den 660 Delegierten gewählt zu werden. Richtig, deshalb ist es, finde ich, schon ein brauchbarer Filter zu sagen, es muss einer der Delegierten sein, weil es dann halt auch Transparenz und Basisdemokratie hin oder her, wenn man hinterher nicht gewählt wird, sind dann die 5 bis 10 Minuten Vorstellungszeit Zeitverschwendung. Ja, aber das ist aber genau immer der Punkt, mit dem vorgeschlagen werden. Deswegen die Sache mit den Unterstützerunterschriften, dass man sagt, hey, du musst schon ein paar Unterstützer haben, ist ja ein bisschen so ähnlich. Was mich daran aber nur stört, ist natürlich, dass es wieder Delegierte sind, die da den Einfluss haben. Ja, klar, wobei die Delegierten halt auf der anderen Seite auch ja eine deutliche Legitimation haben. Die Delegierten sind alle von der Parteibasis gewählt. Also, okay. So, lass mich das noch an der Stelle zusammenfassen, damit ich... Ich will nur noch einen Punkt zum Parteitag kurz sagen, oder zwei. Nämlich, und da wurde dann Rösler vorgeschlagen, in dem Fall vom Landesverband Niedersachsen, wobei ich gar nicht weiß, ob er von Niedersachsen oder von Westerwelle vorgeschlagen wurde, aber auf jeden Fall, er wurde da halt vorgeschlagen und wurde gewählt. Anderer Punkt, der aber aus meiner Sicht, wo die Piraten auch was ja schon übernommen haben von der FDP und von vorher von den jungen Liberalen, ist das sogenannte Alex-Müller-Verfahren. Ja. Übrigens eine schöne Initiative, wenn wir das gemeinsam wieder bei Wikipedia eintragen könnten, weil leider es gelöscht wurde. Das ist ein Verfahren, was die jungen Liberalen eingeführt haben, was es sonst auch nur bei der FDP gibt. Die Grünen hätten es furchtbar gern, aber trauen sie es nicht, weil wir es erfunden haben. Mhm. Nämlich ein Verfahren, bei dem die Delegierten eben über die Reihenfolge der beratenden Anträge abstimmen. Wo es nicht so ist, dass irgendjemand im Vorstand sagt, wie das bei den Jusos oder der Grünen Jugend oder in der Jungen Union geschieht, wir beraten jetzt den Antrag X und wir beraten den Antrag Y, sondern wo jedes Mitglied, das da ist, jeder Delegierte darüber abstimmen kann, sagen kann, das sind die 5 Themen, über die ich reden möchte, und die 5 mit den meisten Stimmen, die werden als erstes beraten, und das ist schon ein Grad an Transparenz, den, glaube ich, die Piraten in Online-Verfahren hinterher übernommen haben von den jungen Liberalen, was ich auch richtig finde, wo man aber sagen muss, das unterscheidet die FDP von vielen anderen Parteien, auch sowas wie den Mitgliederentscheid, das hat keine andere Partei in Deutschland. Man kann darüber streiten, wie unsere Diskussionskultur da beim letzten Mal beim Mitgliederentscheid war. Aber insgesamt ist das eine Riesenchance, weil man eben dadurch auch viel breitere Beteiligungsmöglichkeiten in der FDP hat, die man in keiner anderen Partei hat. Entschuldige bitte. Ich habe ein längeres Telefonat, ich melde mich gleich. Das schneide ich dann hinterher raus. Ich bedanke mich immer dafür. Ich hatte eine Rufumleitung gemacht. Die Kollegen. So, Ruhe jetzt. Entschuldigung, dein letzter Satz, um da wieder einzusteigen. Alex-Müller-Verfahren, okay. Etwas, was die anderen Parteien nicht haben. Okay. Ja, lass uns nochmal eben, ich war auch, als ich vorhin zusammenfassen wollte, wollte ich auch nochmal zu Herrn Rösler kommen und dich da auch nochmal eben ausreden lassen, bevor wir zu dem Verfahren kommen und dem Kopieren von Dingen. Der Herr Rösler ist vorgeschlagen worden und Herr Rösler ist gewählt worden. Und wie viele Gegner hat Herr Rösler denn gehabt? Also Gegenkandidaten hatte er keine. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht mehr sein Ergebnis bei der ersten Wahl. Muss man jetzt auch alles nicht so genau wissen. Aber das ist genau das, was ich gerade meinte, musst du dich auch gar nicht zu äußern. Das ist nur das, was wir Piraten definitiv kritisieren und uns sehr wundern. Jetzt könnte man ja wieder sagen, ja, das ist ja so gewesen, weil die anderen sich der Verantwortung bewusst waren und sich nicht getraut haben. Und nur Herr Rösler war der Einzige in der Bundesrepublik, der es einschätzen konnte und ist dann halt, also das hat für uns natürlich schon den Anschein, dass das einfach nicht demokratisch ist, wenn nur einer zur Wahl steht. Warum? Also ganz im Ernst, mit der Argumentation, es ist demokratisch, wenn es eine Wahl gibt, und wenn man dort mit Nein stimmen kann, ist das genauso demokratisch. Die Anzahl an Kandidaten, die dort zur Verfügung stehen, ändert nichts an der Demokratie einer Wahl. Also ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin... Da sind wir offensichtlich grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Ich bin regelmäßig im südlichen Kaukasus unterwegs und habe da mit Partnerorganisationen teilweise blutige Niederschlagungen von liberaler Opposition schon miterlebt. Wenn ich mir das anschaue, da hast du zig Kandidaten. Da werden Wahlen gefälscht, da werden Leute ermordet. Also von den Teilnehmern meines ersten Seminars im Kaukasus vor ich glaube inzwischen 4 oder 5 Jahren. Ja. Im ersten Jahr hatten wir 30 Teilnehmer. Ein Jahr später bin ich nach Armenien wiedergekommen und von denen war einer tot, das waren 5 im Gefängnis und der Rest größtenteils auf der Flucht. Wenn ich mir das anschaue, da lasse ich mir von niemandem sagen, dass eine Wahl mit einem Kandidaten, wo jeder frei Ja oder Nein schreiben kann, wo wir es in der FDP-Geschichte auch schon regelmäßig gezeigt haben, dass wir Leute ohne Gegenkandidaten durchfallen lassen, lasse ich mir da nicht sagen, dass das undemokratisch wäre. Das ist ein ziemlich, aus meiner Sicht, verlogenes Demokratieverständnis, was überhaupt nichts mit Demokratie zu tun hat. Okay, ist ja auch, da sind wir grundsätzlich anderer Meinung, denn für mich gehört zu einer Demokratie, also ob ich jetzt sage, dass das total undemokratisch ist, das im Meuchelmorden in nicht demokratischen Staaten und Gebieten zu vergleichen, ist natürlich sehr werbewirksam, aber zu der Erwartung der Piraten gehört schlichtweg dazu, dass es eine Auswahl bei einer Wahl gibt und du müsstest mir schon recht geben, dass wenn ich mehr Auswahl habe und vielleicht dann auch nicht für einen Herrn Rösler stimmen würde, wenn es denn eine Alternative gäbe und dass man dazu neigt, naja gut, es ist der Einzige, der da steht, ich bin nicht total gegen ihn, also wähle ich ihn. Deswegen kritisieren wir eine solche Wahl und sagen, das ist uns, ich sag mal nicht, ich will mal nicht sagen undemokratisch, um jetzt so ein bisschen konsensorientiert zu argumentieren, aber schlichtweg für uns nicht demokratisch genug. Also ein konkretes Beispiel jetzt, der Name wird dir wenig sagen, aber aus der FDP in Hessen, Jörg Behlen, der Marburger FDP-Kreisvorsitzende, ist vor einem guten Jahr beim FDP-Landesparteitag angetreten. Ich gebe offen zu, ich war von seiner Kandidatur nicht sonderlich überzeugt, habe daraus auch im Vorfeld kein Hehl gemacht. Und er war der einzige Kandidat auf dem Platz und er hatte im ersten Wahlgang 43%, ist nicht gewählt worden und im zweiten Wahlgang ist dann jemand anderes angetreten. Da sage ich an der Stelle, das ist Demokratie auch. Und man kann ja mit Nein stimmen und man sieht an dem Beispiel, dass wenn man eine Überzeugung dort hat, das eben auch zeigt, dass Demokratie funktioniert, egal ob man einen Kandidaten oder 25 hat. Im Gegenteil, bei 25 kann es auch eher mal passieren, dass jemand, der hinterher nur für 10% der Leute steht, in eine Stichwahl kommt und dann man sich nur zwischen einem kleineren Übel entscheiden muss. Schau dir die Wahlen in Ägypten an. Da hätten die demokratischen Kräfte sich anstatt auf 5 Kandidaten auf einen gebündelt, wären sie eventuell in die Stichwahl gekommen. So was dann eine Abstimmung zwischen alten Regime und Muslimbrüderschaft, wo ich schon verstehen kann, dass da mancher einen Bauchgrimm bei hatte. Gut, ich glaube, da kommen wir jetzt dann auch nicht so ganz überein, aber das muss ja auch nicht, wir unterhalten uns ja auch nicht, um am Ende grundsätzlich einer Meinung zu sein, aber das wäre eine Sache, die, wo ich sehr stolz drauf bin, dass das bei den Piraten anders funktioniert, um jetzt auch mal eben nicht wieder zu sagen, bei den Piraten ist alles toll, wir nutzen ja das Approval Voting in der Regel, dafür wird jedes Mal, das bekommt jedes Mal wieder Zuspruch und auch da hätte ich meine 2, 3 Kritikpunkte, die allerdings nicht die Demokratie ankratzen, sondern da gibt es eben auch durchaus ein paar Schwierigkeiten im Wahlsystem. Aber wichtig ist einfach, dass sowas meiner Meinung nach nicht starr ist und jedes Mal neu auf den Prüfstand gestellt wird. Und da habe ich den Eindruck, dass das eben bei, oder das ist nicht nur ein Eindruck, du bestätigst das ja, das ist bei den etablierten Parteien in der Regel nicht so, sondern diese Art der Kandidaturen bei euch wird ja, die ist ja üblich und das sei in der Nachkriegszeit. Ja, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch bei den Piraten, dass manches Instrument da auch erhebliche Intransparenzen schafft. Ja, halt das im Kopf. Wir kommen nachher noch zu dem letzten Punkt. Und das lässt dann über die Piraten, der ist ja extra für dich eingeräumt. Und da gerade über Transparenz, Intransparenz, da wird's ja dann, spannend. Gut, dann kommen wir später nochmal zu. Ganz genau. Ich schreibe das noch als Stichwort Transparenz, damit wir das auch nicht vergessen, schreibe ich das nochmal dazu. Dann wollte ich als vorletzten Punkt habe ich hier, ach, wir sind ja auch wieder so redaktionell hier, haben wir den Punkt stehen, Frau Pilz und das Meldegesetz. Frau Pilz war an dem Meldegesetz beteiligt und es hat kurz vorher noch eine Änderung gegeben. Die Geschichte kennen wahrscheinlich alle. Es ist ein Gesetz, bei dem es sich um die Weitergabe der Adressdaten der Bürger dreht. Und dieses Gesetz ist zum Nachteil der Bürger, wie wir Piraten sagen. Und im letzten Moment ist nochmal eine Änderung eingereicht worden. Ich habe mich massiv über Frau Pilz aufgeregt, weil ich von der FDP erwarte, dass die FDP sich so gegen so etwas stellt. Und auf meinen Aufreger hin hat ja in einem Gespräch mit Padelun, Podcast-Folgenummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber einen der letzten, hat Padelun mir dann ja doch sehr nett erklärt, dass die Frau Pilz quasi kaum eine Chance hatte, da noch einzugreifen, weil sie nicht mehr die Zeit hatte, diese plötzlich eingebrachte Änderung, über die ja mittlerweile behauptet wird, sie wäre schon viel länger bekannt gewesen, das kann ich aber nicht verifizieren, diese Änderung, und zumindest unter CDU-Mitgliedern, dass diese Änderung sehr so plötzlich reingekommen ist, dass sie keine Chance mehr hatte, die überhaupt noch zu lesen. Aber erzähl mal so aus FDP-Sicht, wie das so gelaufen ist, denn das wird uns also ja brennend interessieren. Also es war zuallererst vielleicht vorher was zur Sache, weil da haben wir ein gemeinsames Anliegen. Schlussendlich liegst du nämlich an einem Punkt falsch, nämlich dass das Ganze eine bürgerrechtliche Schlechterstellung ist. Das ist bescheuert, aber es ist so, insgesamt hätte selbst das schlechte Bundesmeldegesetz, was ich wirklich hart kritisiere, was falsch ist, hätte eine Besserstellung zum Status quo gebracht. Oh, da bin ich ja ganz gespannt. Ja. Aus welchem Bundesland kommst du? Nordrhein-Westfalen. Aus NRW. Im Meldegesetz in NRW kann das Ganze, soweit ich weiß, auch weitergegeben werden, schon jetzt, weil bisher ist dieses Meldegesetz Landesregelung. Und schau dir mal die Landesmeldegesetze an. In Baden-Württemberg habe ich es mir genauer angeschaut, da stammt es noch aus der Zeit der Großen Koalition, wurde mal von einem SPD-Innenminister eingeführt, deshalb finde ich auch die Krokodilstränen von Grün-Rot da etwas übertrieben. Da hat nämlich noch niemand sich drum gekümmert. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist es so, dass man heute schon alle Daten, ohne dass man auch nur eine Widerspruchsregelung hätte, rausgeben könnte. Das bedeutet, wenn jetzt ein Unternehmen belegen kann, es hat einen entsprechenden Bedarf und hat das Recht dazu, also es braucht immer vorher eine Einwilligung von dir, dann kann es ans Einwohnermeldeamt gehen und sagen, wo ist der hin umgezogen und die Daten holen. Das ist heute ein Problem. Dass das Meldegesetz schon vorher existiert ist, das war mir durchaus bekannt. Der Punkt ist, die heutigen Landesmeldegesetze in allen Bundesländern sind schlechter als dieser Schrott des Bundesmeldegesetzes. Das muss man einfach wissen. Deshalb sind wir, glaube ich, alle gefragt, da auf Landesebene Druck zu machen, weil das in der Diskussion vollkommen untergegangen ist, da auf Landesebene Druck zu machen, damit man das auch auf Landesebene in den Griff bekommt. Gut, vielleicht aber bin ich da fehlinformiert, aber wir hatten doch bisher ein Opt-in-Verfahren und kein Opt-out-Verfahren dabei. Nein, das ist genau der Punkt. Wir hatten bisher in den Landesgesetzen, hast du noch nicht mal das Widerspruchsrecht. Das Opt-in, jetzt komme ich zum eigentlichen Gesetz. Es gab das erste Mal einen Gesetzentwurf auf Bundesebene dazu, der sich auch mit diesen Fragen beschäftigt. Die vorherigen Passagen haben das mehr oder weniger den Landesregelungen überlassen, auf Bundesebene. Und in dem Bundesgesetzentwurf aus dem Innenministerium stand Opt-in drin. Das fanden wir auch gut. Und dann hat die CSU mit Herrn Uhl an der Spitze Druck gemacht, damit er, wie hieß es, im Deutschlandfunk hat er gesagt, damit man sein Klassentreffen organisieren kann. Damit man da eben, hätte ich es mal von meinem Klassentreffen dieses Jahr gewusst, dann wäre ich auch zum Einwohnermeldeamt gegangen. Also, im Ernst, ich finde es eine etwas alberne Argumentation, aber dass man dann halt hingehen kann. Ist sehr albern, ja. Ich habe den Bedarf und dann hätte ich gerne den Melderegisterauszug, wo derjenige hingezogen ist. Und das hat Uhl in allerletzter Sekunde für die CSU reinverhandelt. Und das wurde dann in dieser Last-Minute-Geschichte im Innenausschuss beschlossen. Ich finde übrigens den Aufstand darüber, dass im Deutschen Bundestag so wenig Leute dort saßen, vollkommen albern. Wenn wir den Parlamentsbetrieb immer in voller Mannstärke dort haben wollten, dann bräuchten wir ganz andere Geldbeträge dahinter, die man für Mitarbeiter etc. vorsehen kann. Anderes Thema, aber wenn wir darüber diskutieren, dann müssen wir fragen, ob so eine Sache, auch eine bürgerrechtliche Geschichte, dann mal eben kurz in wenigen Sekunden, ich glaube es waren 57, dann von so wenigen Leuten entschieden wird und dann wären wir wieder bei der Demo beim Demokratieverständnis. Gut, aber ich möchte mal bezweifeln, dass alle Piraten immer dauerhaft in der AGH-Fraktion oder im Landtag NRW in kompletter Mannstärke sitzen werden. Also das können wir gerne nach der Hälfte der Legislatur in NRW uns nochmal anschauen. Aber genau, im Moment ist der Großteil tatsächlich da. Kannst du dir im Internet angucken, die haben immer eine Kamera da laufen. Ja, aber andere Baustelle. Ja. Der eigentliche Punkt ist, das Opt-in wäre der richtige Weg. Der stand auch vorher drin, wir müssen jetzt auch darum kämpfen. Ich habe auch unsere eigenen Leute dafür kritisiert, dass sie den haben rausstreichen lassen. Aber es ist halt ein Punkt, den man sagen muss, das Verhalten der Bundesländer ist mit Verlaub mehr als schal. Also das ist einfach nur peinlich, wenn man selbst schon eine wesentlich schlechtere Bürgerrechtsregelung in den eigenen Landesgesetzen stehen hat, was alle Bundesländer haben. Mhm. Damit Geld verdient, weil die Kommunen verdienen ja dann Geld damit, und sich dann hinstellt und sagt, das Bundesgesetz funktioniert aber so nicht, da sind wir jetzt dagegen. Dann erwarte ich von jedem Ministerpräsidenten, der dagegen war, egal ob das jetzt Herr Kretschmann in Baden-Württemberg oder Horst Seehofer in Bayern ist, erwarte ich von ihm, dass er jetzt erstmal rangeht und sagt, so, jetzt sorgen wir mal dafür, dass wir die Opt-in-Variante in unserem Landesgesetz als erstes schaffen. Und zweiter Punkt jetzt, auf Bundesebene wird es meines Wissens nach jetzt so kommen, dass über den Bundesrat man wieder zurücktritt auf Opt-in, und das finde ich richtig, weil das aus meiner Sicht der eigentlich brauchbare Weg ist, dass man sagt, man muss einwilligen, wenn die Daten weitergegeben werden dürfen. Ich sag aber auch mal so, frag dich mal ganz. Ja, aber das, am Ende ist es doch so, dann wissen die Leute das nicht und dann kann man das Klassentreffen gar nicht umsetzen. Das ist doch furchtbar. Ja, das ist die Ul-Argumentation. Unter uns gesprochen, Tobi, hast du deinen Widerspruch schon eingelegt? Nein. Ich auch nicht. Ich hab's mir vorgenommen. Aber gut, ja. Wir zeigen bloß beide mit unserem konkreten Handeln, dass am Ende natürlich jeder selbst auch noch ein bisschen was dafür zu tun hat. Aber genau deshalb ist natürlich das Opt-in eigentlich der sinnvollere Weg. Gisela Pilz hat an vielen Stellen da schon viel für die Bürgerrechte durchgekämpft. Ich glaube, bei der Frage war es am Ende eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, wo dann mal was hinten runtergerutscht ist. Soweit ich weiß, ist es auch da einfach falsch eingeschätzt worden, auch von, also Gisela selbst ist gar nicht die zuständige Berichterstatterin gewesen, aber da ist es halt ein bisschen falsch eingeschätzt worden, weil man gesagt hat, es ist ja schon eine Verbesserung verglichen mit der Landesebene, was es auch ist. Ein bisschen weniger schlecht ist halt auch noch nicht gut. Deshalb ist da halt der Punkt, dass das Opt-in richtig wäre und dass wir jetzt dafür kämpfen, dass das Opt-in kommt. Gut, und da wir sind jetzt ja nur leider im Bundestag noch nicht vertreten, dauert noch ein bisschen, aber dann sind wir ja auch dabei. Spätestens dann werden die Piraten ja gerne bereit sein, eine Themenkoalition auch mit der FDP einzugehen, wenn es um das Thema an sich geht. Und dann hoffe ich doch, dass wir dann für solche Dinge gemeinsam dann kämpfen, auch wenn sich Piraten und FDP nicht grundsätzlich lieb haben. Ja, ich glaube, thematisch hat man da immer Schnittmengen, auch wenn ich deinen Optimismus, dass ihr automatisch im nächsten Deutschen Bundestag sitzt, ehrlich gesagt, wenn ich anschaue, wie die Kurve wieder nach unten geht, nicht hundertprozentig teile, sondern das eher in Frage stellen würde. Ich habe das gerade ein bisschen lächeln gesagt und so wie es bei der FDP auch ist, da müssen wir drum kämpfen, aber ich finde es tatsächlich, im Moment interessieren mich die Umfrageergebnisse so gar nicht, denn egal, ob sie jetzt besonders gut sind, weder ob für FDP oder Piraten, ob sie jetzt besonders gut sind oder nicht, interessiert für die Wahl, für die Bundestagswahl jetzt mal gar nicht. Bis dahin kann so viel passieren und das in alle Richtungen, dass es sicherlich noch kein relevantes Ergebnis dafür geben kann. Das ist immer nett zu sehen, aber okay, ja, wie auch immer. Warten wir das ab. Ich glaube, es tut Politik besser, wenn man nicht so auf die Umfragen schielt. Würde ich das jetzt nicht so immer sagen, aber auf eine Wahl jetzt bezogen. Also es ist ja schon mal ganz schön für eine Partei zu sehen, wie denn die Zustimmung im Volk gerade ist. Aber jetzt daraus einen Rückschluss zu ziehen, ob die Piraten nun einziehen oder nicht, oder ob die FDP nochmal einziehen darf, das sind ja alles Fragen, die gestellt werden müssen. Aber ich habe mich ja auch gewundert, ich hätte niemals gedacht, dass ihr so gut abschneidet bei der NRW-Wahl. Insofern nochmal nachträgliche Gratulation dazu. Ja gut, das gebe ich gern weiter an die Julis in NRW und in Schleswig-Holstein genauso. Aber ich weiß, warum ihr in den NRW-Landtag eingezogen seid. Das liegt nur daran, weil und unser Nachbar stand im Wahlkampf von den Julis in Frieden war es, glaube ich, dem ist der Stand weggeflogen. Nicht von den Julis, von deinen FDP-Kollegen, aber es waren wahrscheinlich sehr viele Julis. Wenn ich nicht geholfen hätte, das Ding mit aufzubauen, die Piraten, jetzt kriege ich einen Shitstorm, weil ich dabei geholfen habe, FDP-Stand vor dem Sturm zu retten. Aber ich glaube, deswegen seid ihr nur in den Landtag eingezogen. Vielen Dank, das hat mit Sicherheit sehr geholfen und wird nochmal 2% der Wähler überzeugt haben. Mindestens. So, dann lass uns doch mal eben zu dem Punkt kommen, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, das Lästern über die Piraten und da noch das Stichwort Transparenz, was sich gerade noch ergeben hat. Ja, also ich glaube, es ist halt vielfach Scheintransparenz. Das hatte ich eben schon einmal anklingen lassen. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute nutzen denn manches Online-Tool auch wirklich? Und schafft man nicht eigentlich nur das, was man bei den etablierten Parteien kritisiert, in virtuell, also so eine Art virtuelles Hinterzimmer. Manchmal habe ich schon den Eindruck, weil die Strukturen scheinen mir doch sehr festgefahren zu sein. Es gab da diesen einen Artikel von so ein bisschen eingebettetem Journalismus, der versucht hat, einen Antrag bei den Piraten zu stellen. Ich weiß, der Artikel ist bei den Piraten furchtbar unbeliebt. Ich glaube, ich weiß ja, welchen Artikel du meinst. Nö, eigentlich nicht. Also aber es zeigt für mich halt eins so ein bisschen, dass der Unterschied, wenn man das Verfahren zentral das, macht. Entschuldigung mal eben, war das der Artikel Macht der AKs oder? Ja, ich glaube, es ging. Ich weiß nicht, ob das der Titel war, aber ja. Und da ist dann eben der Punkt, wo man schon sagen muss, das ist nichts anderes als die Virtualisierung von Hinterzimmern, dass man eben Machtstrukturen hat, die im Zweifelsfall von euch kritisiert werden, aber gleichzeitig selbst angewendet werden, weil im Hintergrund dann eben, glaube ich, auch ein bisschen normal ist, dass wenn man einen Antrag stellt, man natürlich auch versucht, Unterstützer dazu zu bekommen, aber das dann doch sehr schnell dazu führt, dass man in Richtung Kungelei abdriftet. Und das ist bei den Piraten, glaube ich, nicht viel anders als bei anderen Parteien. Und was ich sehr, sehr kritisch sehe, ist der Aspekt, dass das Verfahren, das haben wir ja auch am Anfang der Diskussion gemerkt, dir ist das Verfahren, ob jemand mit Gegenkandidaten oder ohne Gegenkandidaten gewählt wird, wichtiger als wer gewählt wird. Das ist bei mir umgekehrt. Ich würde im Zweifelsfall immer sagen, ich würde bei manchen Personen kämpfen bis aufs Letzte, selbst wenn sie einzelne Kandidaten sind, damit sie dort eben nicht gewählt werden, aber das hängt dann damit zusammen, für was sie inhaltlich stehen oder eben inhaltlich nicht stehen, und das hat nicht damit zu tun, ob ich jetzt einen zweiten Gegenkandidaten mir wünschen würde oder nicht. Das ist, finde ich, was ich bei den Piraten sehr, sehr schade finde, weil die Piraten sind aus meiner Sicht da eine Partei, die eigentlich zur Entpolitisierung beiträgt, wenn man das Verfahren wichtiger findet als den Inhalt dahinter. Okay, dann müssen wir jetzt mal zwei Sachen trennen, gleich nochmal zum Thema Transparenz, aber jetzt eben zu dem, was du gesagt hast. Wir haben eine Zustimmungswahl. So, das, was du sagst, da könnte man vielleicht drüber diskutieren, wenn Landeslisten oder Bundeslisten aufgestellt werden, weil da der Inhalt durchaus eine Rolle spielt. Aber wir unterscheiden uns erstmal von den anderen Parteien in einem Punkt nicht. Die Piraten sind genauso Menschen und keine besseren Menschen wie bei jeder anderen Partei auch. Für dich sind die inhaltlichen Dinge eines Bundesvorsitzenden unwahrscheinlich wichtig. Bei uns ist das nicht so wichtig, weil der Bundesvorsitzende tatsächlich keinen Einfluss hat auf das Wahlprogramm. Und er wird den Teufel tun, da eine Empfehlung auszusprechen. Deswegen ist das System schon ein ganz anderes. Und wir schätzen die Zustimmungswahl und ich habe da auch was dran zu kritisieren, aber bisher das beste Verfahren, was ich kenne. Das mag sich vielleicht ändern, falls mal ein besseres aufs Tablett kommt, aber soweit sind wir tatsächlich sehr stolz drauf, weil es nachweislich sehr demokratisch ist. Aber jetzt möchte ich zu dem ersten Punkt zurück, zum Thema Transparenz. Das Thema Transparenz wird auch gerade bei den Piraten diskutiert. Und nochmal, wir sind keine besseren Menschen. Das bedeutet also Probleme wie Kungelei, Hinterzimmer und so weiter, die lauern bei den Piraten genauso wie bei jeder anderen Partei. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass ich sage, die Piratenpartei ist die transparenteste Partei in der Bundesrepublik. Weiter will ich jetzt erstmal gar nicht gehen. Und natürlich haben wir auch da unsere Probleme und Bernd Schlömer hatte sich gerade dazu geäußert und da kann man drüber diskutieren, wo da unsere Schwierigkeiten liegen, aber erstmal stellen wir fest, dass wir grundsätzlich schon sehr transparent sind und natürlich macht der AKs dieser Artikel, natürlich hat ein AK-Koordinator hat nicht per Definition Einfluss, aber praktisch hat er natürlich eine kleine Stimmgewalt. Ein Fraktionsmitglied hat bei uns natürlich Einfluss, weil er was sagen kann. Und wenn ein Bundesvorsitzender, auch wenn er inhaltlich eigentlich nicht arbeitet, wenn er was sagt, hat auch das seinen Einfluss. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir können in Sachen Transparenz und Einflussnahme und Macht nur so arbeiten, dass das eben nicht zu mächtig und zu groß wird. Und deswegen sage ich auch allen Piraten, die mich danach fragen, lass uns nicht das wegschmeißen, was wir haben, weil es ja an einigen Stellen doch mal zu Intransparenz kommt oder weil eine Fraktion in der Bundesrepublik, in einem Landtag, eine Fraktion vielleicht dann doch mal ein Hinterzimmer Wohnzimmer Gespräch geführt hat und das rausgekommen ist. Das heißt ja nicht, dass alle Transparenzansätze von uns schlecht sind. Damit werden wir immer wieder zu kämpfen haben. Aber Demokratie ist ein schwieriges Geschäft und Transparenz ist mindestens nochmal so schwierig, aber eine ganz grundlegende Geschichte. Und ich glaube, dass wir Piraten das mit der Transparenz so gut gemacht haben, dass, und jetzt muss ich mal an den Koalitionsvertrag erinnern, würde ich vielleicht auch ein bisschen amüsieren. Den Koalitionsvertrag in NRW wirst du wahrscheinlich nicht gelesen haben, vermute ich jetzt mal. Nicht im Detail, ich habe ein paar Passagen gelesen, aber nicht alles. Aber wenn du zufällig das PDF nochmal greifbar hast, dann mach doch mal Folgendes. Nimm das PDF, drück STRG F und gib als Suchbegriff ein Sparen. Da wirst du unheimlich viele Treffer finden. Irgendwas zwischen 50 und 60 Treffer. Dann habe ich mir überlegt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rot-Grün so viel an Punkt Sparen in das Wahlprogramm einbaut. Dann liest man ein bisschen genauer und stellt fest, nein, es ist das Wort Transparenz. Sparen kommt ja in Transparenz vor und dementsprechend häufig ist der Treffer da. Und da sind wir Piraten sehr stolz drauf, weil das Wort Transparenz zumindest eine gesteigerte Bedeutung in der Politik bekommt. Das Wort und die Benutzung des Wortes, die Umsetzung ist noch was anderes. Aber das ist auch der Wunsch von uns an die etablierten Parteien, über das Transparenzverständnis nochmal nachzudenken. Denn so wie die Piratenpartei heute funktioniert, hätte jeder vor 10 Jahren gesagt, so kann das alles gar nicht gehen. Ich meine, die Sprüche kennen wir alle, man braucht ein Delegiertensystem, anders geht es gar nicht. So, und die Piraten machen vor, dass vieles schon geht, wo man vorher gesagt hätte, das funktioniert alles nicht. Und egal, ob die Piraten jetzt tatsächlich ganz toll sind und wählbar sind oder nicht und ein Wahlprogramm haben oder nicht, die Piraten haben eine ganze Menge in der Politiklandschaft schon jetzt verändert. Und ich glaube, dass sicherlich auch für die FDP bereits einige Punkte, die die Piraten aufgestellt haben, interessant geworden sind. Und dann nochmal zum Eingangspunkt kopieren. Wenn die Piraten irgendwo etwas kopieren, weil es gut ist, ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung, gerade im politischen Bereich. Denn das kann ja nicht im Sinne der Demokratie sein, dass eine Partei gegen einen Punkt ist in der Opposition, nur weil er nicht von ihnen selber stammt. Ich meine, die Problematik ist dir bekannt. Das ist der Grund, warum die Piraten von einer gerne vor dem Begriff Themenkoalition benutzen. Ja, wobei natürlich, also vielleicht waren ja jetzt ein ganz Teilpunkte. Bei der Frage Transparenz ist, glaube ich, einer der Punkte, ich glaube, die Verfahren sind nicht transparent. Es beteiligen sich, wie viel beteiligen sich bei euren Liquid Democracy Tools? Ja, ich kenne auch den Vorwurf Liquid Democracy. Und Liquid Feedback, lass mich das eben kurz erklären. Natürlich gibt es da Kritikpunkte, auch die sind mir natürlich bekannt. Wir haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, das ist alles nicht einfach, es wird immer besser und der Kritikpunkt, das natürlich, wir haben es gerade beim Thema Beschneidung. Wird ja für dich auch geläufig sein, ohne das Thema jetzt diskutieren zu wollen. Es hat nun mal eine Abstimmung im Liquid Feedback gegeben und dann wird jetzt diskutiert, ob bei 500 Leuten, die da abgestimmt haben, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, ob das Ergebnis jetzt, was ich bewusst jetzt nicht nennen möchte, ob das Ergebnis jetzt relevant ist oder nicht. Weil eben genau, ich weiß schon, was du sagen möchtest, du möchtest sagen, ist das denn wirklich Demokratie, wenn von 30.000 Menschen nur 500 abstimmen? Genau, und da finde ich, wenn es 600 demokratisch Legitimierte sind, wie Bundesparteitagsdelegierte, die alle gewählt wurden von eben bei uns den 60.000, 70.000 Mitgliedern, die wir dahinter haben. Wenn ich mir das anschaue, finde ich das den besseren Weg und auch den demokratisch sauberen Weg und sehe eigentlich Tools wie Liquid Democracy, Liquid Feedback, Adhocracy, sehe ich eher vorgeschaltet, dass man darüber im Vorfeld bei der Entscheidungsfindung viel mehr machen kann und dass man auch in der Erarbeitung von gemeinsamen Initiativen das sehr sinnvoll nutzen kann. Nur, das ist der eine Punkt. Wäre das denn für dich in Ordnung, wenn 90% der Mitglieder abstimmen würden in einem Tool, welches das auch immer sein soll? Ich finde, Wäre das für dich demokratisch? Es ist, finde ich, in Ordnung, wenn man da klar sagt, es gibt auch sowas wie den Mitgliederentscheid. Soweit ich weiß, haben die Piraten den, glaube ich, diskutieren ihn noch. Wir hatten den letztes Jahr. Da gibt es dann aber ein klares Verfahren im Vorfeld. Das müssen wir jetzt auch nochmal verbessern, aber da gibt es dann eben eine eindeutige Entscheidung dahinter und dann passt das. Natürlich ist es so, dass es ein Ratschlag ist, den man durchaus ernst nehmen muss, wenn 90% der Bevölkerung oder 90% der Mitglieder einer Partei etwas sagen. Aber auf der anderen Seite ist da halt einfach der Punkt, es ist, finde ich, schon so, dass wenn es 500 von 30.000 sind, und es gibt meines Wissens keine Entscheidung, wobei den Piraten auch nur mehr als 50% der Mitgliedschaft oder auch nur mehr als 25 meines Wissens mitgestimmt hätten in den Liquid Democracy Tools, dass man da schon sagen muss, dann hat man da ein Akzeptanzproblem, das ist der eine Punkt bei Transparenz. Und das andere, was ich vorhin einfach meinte, das ist auch diese Frage Macht der AKs, im Zweifelsfall die formalisierte Struktur im Hintergrund sorgt dafür, dass die Piraten dadurch, dass es eben gar nicht die Möglichkeit gibt, sich teilweise einzuklinken in entsprechende Strukturen auf überregionaler Ebene, wenn man sie nicht von vornherein irgendwo kennt, weil das Verfahren dort intransparent ist. Das hat man ja bei dem Neumitglied oder vermeintlichen Neumitglied journalistischer Art dort sehen können, dass das de facto eigentlich zu einer wesentlich größeren Intransparenz führt als manche Runde, weil ich meine, ich bin weiß Gott kein Freund der CDU, diese Elberräte, nenne ich die Teile immer, sind so heißen. Lasse, das ist böse. Ja, ja, also in Hessen gibt es 5er, 7er und ich meine auch 11er oder 13er Räte. Ja. Das sind die formalisierten Kungelrunden, die stehen bei der CDU Hessen in der Satzung drin. Da sage ich an dieser Stelle, ich finde das falsch. Ich kenne das aus dem Karneval, deswegen muss ich so lachen, ja. Ich finde formalisierte Kungelrunden falsch. Aber ich finde im Zweifelsfall es ehrlicher, es in die Satzung reinzuschreiben, als dass ich bei den Piraten hinterher mitbekomme, dass in der inhaltlichen Frage der Arbeitskreis vorfiltert und versucht, Sachen wegzuschießen. Etwas, was es übrigens bei den Liberalen nie gäbe. Es wird dann halt eben im Alex-Müller-Verfahren im Parteitag darüber abgestimmt, ob der Antrag beraten wird. Und natürlich ist es da hilfreich, den Kontakt zu suchen. Aber dass man im Vorfeld etwas versucht, gar nicht erst in den Parteitag reinkommen zu lassen, fand ich damals schon... Also da muss ich das auch eben ein bisschen erklären. Das kannst du ja nicht alles wissen, weil du eben kein Pirat bist und das eben nicht... wobei du dich da jederzeit beteiligen könntest. Ich will ja, okay, nicht leugnen, dass Menschen durchaus... erst mal in den Parteitag kommen. Okay. Erstmal kann jedes Parteimitglied einfach einen Antrag stellen. Punkt. Kann jeder machen. So, also kann derjenige, das hat er natürlich nicht erwähnt in seinem Bericht, hätte ja sagen können, das Ding finde ich so wichtig und so gut, ich möchte es auf dem Parteitag vorstellen. Dann wäre es vorgestellt worden. Der AK hat nicht die Macht gehabt, ihm das zu verbieten. Aber der AK hat in der Runde natürlich schon, können die untereinander abstimmen und sagen, das halten wir für so unsinnig Unternehmen, jetzt egal welches Thema, da sind wir nicht der Meinung, dass wir das einbringen sollten. Und dann bleibt nur noch die Möglichkeit selber. Also von daher hat derjenige eine super Chance. Und es ist auch falsch, dass es nicht transparent ist. Auch wir, also wir im Krähennest, arbeiten ja daran, dass auch vieles Dinge nochmal gebündelt transparent dargestellt wird. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt daran, dass wir alle Sitzungen, die in den Arbeitskreisen stattfinden, die eh schon online verfügbar sind. Also man kann sich das alles anhören. Also da ist alles ist aufgezeichnet bei den jeweiligen AKs. Das ist das, was ich gerade meine mit gefühlter Transparenz, die aber real nicht da ist. Weil, ich sag's dir gleich, komme ich gleich drauf zu. Komm gleich drauf. Sitzung anzuschauen. Oder richtig. Richtig. Deswegen werden wir daran arbeiten, dieses Audioformat auch noch komprimiert darzustellen, weil auch das zur Transparenz gehört, dass man es auch leicht konsumieren kann und das in Highlights genießen kann, ohne dass man 20 Stunden lang zuhören muss. Insofern hast du recht. Und du hast aber auch recht, und das bei dem Kritikpunkt, der bei der Transparenz gerne gebracht wird, ist, dass die Offliner, so nennen wir sie jetzt, ja, die haben ja ihren Namen gekriegt, dass da gar nicht mitmischen können. Auch an diesen Dingen arbeiten wir. Nur weil es die Kritik gibt und weil es irgendwo Mankos gibt an unserer Transparenz, zu denen, die wir sicherlich haben, sind wir sicherlich mit der Transparenz sehr weit vorne. Und das ist genau der Punkt. Da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir da mehr hinkriegen. Und um nochmal auf gerade zurückzukommen, wenn jetzt, deswegen habe ich bewusst gefragt, du hast die Frage nicht beantwortet, wenn 90% der Parteimitglieder abstimmen würden, dann wäre es doch demokratisch, oder? Wenn es im Verfahren so geregelt ist, also bei uns gibt es ein kleineres Quorum, der FDP ist der Mitgliederentscheid gültig, wenn, ich glaube, 10% müssen abgestimmt haben. Also hypothetisch jetzt, 90%, 80%, dann glaube ich, sind wir uns einig, wenn 90% der Parteimitglieder zu einem Thema abstimmen, dass es doch ein demokratischer Vorgang ist. Wenn jetzt zu einem Thema, wie es jetzt bei der Beschneidung, Thema Körperverletzung, wenn nur 500 abstimmen, dann ist das vielleicht fragwürdig. Das heißt also, das ist das, was mich dann ärgert, wenn das, was wir aufgebaut haben, dann als schlecht bezeichnet wird, weil es dann undemokratisch, untransparent ist, weil ich sage, da liegt ja nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt liegt da, dass man diese Situation verbessern muss und nicht alles gleich in Frage stellen muss. Aber da ist der Punkt. Deshalb glaube ich aber, dass das Tool im Zweifelsfall nicht die Transparenz schafft und das Verfahren. Das ist genau der Punkt. du sagst, das Verfahren ist gut, und es beteiligen sich nur zu wenig Leute momentan dran. Das wäre so ein bisschen der Punkt. Ja, ich sage, das Verfahren ist das Beste, was wir bisher haben. Das heißt aber nicht, dass es damit ultimativ gut ist. Weil im Zweifelsfall führt das Verfahren dazu. Ich glaube, das Verfahren kann eine wertvolle Ergänzung sein. Also ich kämpfe gerade in der FDP darum, dass man bei der Erstellung von Anträgen auch Liquid Democracy Tools mit nutzt. Das wollen wir bei Newlys auch stärker machen. Nur, ich glaube, am Ende für die Abstimmung ist es so, dass ich lieber ein demokratisches Verfahren habe, was die Mitglieder so gewählt haben, als dass ich mal bei einer Frage mit 500 Leuten und bei der nächsten Frage mit 2000 Leuten entscheide, weil bisher, und da hast du mir auch, glaube ich, nicht widersprochen, bisher noch keine einzige Abstimmung bei den Liquid Democracy Tools auch nur in die Nähe von einem Viertel der Mitgliedschaft gekommen wäre. Ich widerspreche dir nicht, weil ich es vielleicht auch nicht weiß. Ich glaube aber, dass du damit richtig liegst. Aber möge man mich hauen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube auch, dass du da recht hast. Aber du darfst eins nicht vergessen, bei diesen Tools, die eingesetzt wird, wirklich abgestimmt wird immer noch auf den Parteitagen. Also nicht falsch verstehen. Diese Tools, die liefern Meinungsbilder und sind Werkzeuge. Denn zu einer echten Abstimmung, so computeraffin Piraten sind, da haben wir genug Erfahrung gemacht in den Niederlanden und dann teilweise auch in Deutschland, ich sage nur NEDAP-Computer, warum wir sowas natürlich nicht haben wollen, weil wir sowas für immer manipulierbar halten. Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Es geht nicht darum, ob damit abgestimmt werden soll oder nicht. Da steht zwar der Knopf Abstimmung, aber das ist ein Meinungsbild und soll auch eine Hilfe sein. Soll auch vielleicht eine Hilfe sein für die Fraktionen, um sich da zu orientieren, wie ist denn die Meinung der Basis. Ob natürlich jetzt 500 Leute von 30.000 die Basis ausmachen, ist natürlich dann die nächste Frage. Und das sind die Sachen, womit wir kämpfen. Und wenn ihr in der FDP sagt, hey, was auch immer davon gut ist, das könnte man vielleicht kopieren, ich benutze den Begriff gerne, behaupte ich doch, dass die meisten Piraten dann nicht abgeneigt werden, wenn auch die FDP das kopiert. Ich glaube, es geht nicht ums Kopieren, sondern es geht darum, es so weiterzuentwickeln, dass es gut wird. Weil schön gesagt. Ich bin kein Freund dessen, das Verfahren über den Inhalt zu stellen. Und ich bin auch persönlich das vielleicht zum Schluss, weil wir sind ja auch am Ende der Zeit. Ich bin auch deshalb durchaus skeptisch, was diese Position angeht, die du mal zwischendrin genannt hattest. Der Bundesvorsitzende einer Partei hat ja weniger Einfluss. Natürlich, bei euch hat er weniger Einfluss. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, dass ihr einen Parteivorsitzenden oder einen Parteivorstand quasi entpolitisiert. Natürlich ist es so, dass ich bei den jungen Liberalen mich daran zu halten habe, was die Beschlusslage des Verbandes ist. Deshalb bin ich zum Beispiel bei der Frage, die jetzt ein paar Mal anklang, Beschneidung, sehr, sehr, sehr, sehr zurückhaltend, weil es keine klare Beschlusslage der Julis dazu gibt. Das mal von einer anderen Partei zu hören. Toll, ja. Ich werde dazu wahrscheinlich ein Pro und Contra in einem Mitgliedermagazin der FDP machen, aber halt in einem Landesmitgliedermagazin dann mit meiner privaten Meinung und das auch sehr deutlich so kenntlich machen. Nur, da ist halt genau der Punkt. Im Zweifelsfall ist das genau die Sache. Ich habe aber meine private Meinung dazu und ich habe den Eindruck, bei den Piraten, das Verfahren wird so hochgehoben, dass man einen Bundesvorsitzenden oder auch einen politischen Geschäftsführer teilweise entpolitisiert, dass er seine persönliche Meinung gar nicht mehr sagen darf. Und das ist was ich sehr, sehr kritisch sehe. Ich sehe das natürlich nicht, sondern ich halte das für genau den richtigen Weg und es ist ein wesentlicher Teil der Piratenpartei. Nur was wir nicht mehr wollen, das hat der Sebastian Nerz so gemacht, der grundsätzlich gar keine Meinung geäußert hat zu einem Ding, was noch nicht abgestimmt war. Das ist aber auch sicherlich kein Fehler von Sebastian Nerz gewesen. Es war der Zeitgeist der Piratenpartei zu dem Zeitpunkt und zu der Parteigröße und bei den ganzen Parametern, das ist heute anders. Grundsätzlich sehe ich das so. Wenn ich jetzt auch mein Gegenargument bringe, dann müssten wir noch eine halbe Stunde weitermachen. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal und wir hatten so eine Stunde angesetzt, wir kommen dann jetzt langsam eben zum Ende. Ich würde aber lasse das gerne nochmal bei einer Gelegenheit, vielleicht bei einem neuen Thema, wo auch immer, wäre das bestimmt spannend, das mit dir einfach nochmal fortzusetzen, das nochmal neu aufzulegen. Und ja, dann können wir das ja im Hinterkopf halten. Ja. Okay. Lasse. Ich lasse meinem Gesprächspartner immer noch zum Abschluss die Möglichkeit, noch irgendwas Spannendes zu sagen, wenn er denn möchte. Ich glaube, es ist das, was ich vorhin beim Thema Meldegesetz gesagt habe. Das ist das Wichtigste, was mir in der Debatte viel zu kurz kommt. Jeder, der bürgerrechtsinteressiert ist, sollte wirklich mal in sein Landesmeldegesetz reinschauen, und da sollte man quer über alle Parteien gar nicht sagen, es war irgendwie in Bundesland Baden-Württemberg der SPD-Minister und Grün-Rot hat nichts gemacht, in NRW wahrscheinlich zu Zeiten von Schwarz-Gelb irgendwann entschieden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sondern man sollte einfach mal festhalten politisch, wir haben da überall Nachholbedarf und sollten bei den Meldegesetzen auch auf der Landesebene mal rangehen und da gemeinsam für kämpfen, dass eben auch da eine vernünftige Lösung hinkommt mit einer, mit eben mindestens einer Widerspruchsregelung, eigentlich dem Opt-in, wofür wir auch kämpfen, aber dass es auf jeden Fall nicht einfach so die Daten weitergegeben werden dürfen, weil es doch schon verlogen ist, wie mancher der Landespolitiker da bisher reagiert hat. Also tatsächlich war mir das nicht bewusst, das habe ich heute gelernt. Ich habe das Landesmeldegesetz schon auf dem Bildschirm, ich habe es zwischenzeitlich schon gegoogelt und also ich zumindest werde das aufnehmen. Ja, wunderbar. Und dann Lasse. Noch einen schönen Tag. Dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ciao. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.